że kapreta ta, Ich baller mir den Jim Beam, ich und meine Jungs in Dream Team. Chill mit Britney, sie macht Striptease. Ja, ich fick sie und ich geb mies. Und bevor ich in den Street schieß, gibt es noch paar Weak Dees. Was willst du, du Hippie? Junge, ich zersieb dich. Ja, dein Girl ist willig. Ja, genau die will ich. Nimm die von hinten bis nach vorne, so wie Joshua Kimmich. Du siehst mich auf 2, 3, 7 Oaks, wie ich von deutschen Rappern kotzen. Ich bin der Beste in dem Game, nenn mich Ronaldo Tots. Hunger auf Banami oder Camaro. Mach ihn nicht auf harter Gegner, check mal meinen Hammerflow. Mein Traum kostet zwar 80k, bald ist er meins, doch jetzt ist mein 18er. Ich fresse diesen Lambo Beat. Ja, mach mal nicht auf Rambo Peach. Beim Sex kriegst du nicht rein, nein, als wär dein Girl Handanovic. Hab den besten Flow im Biss und egal woher du bist, selbst Kroaten feiern mich, als wär ich Ibiza Olic. Fick auf Ibiza, ne Bitch, rufe währenddessen Christian an und sag ihm, komm, wir nehmen diese Schlucher in Sandwich. Er sagt, Bruder, sag mal lieber slowakischen Schnaps. Komm zu ihm, bin besoffen, mache meine Haare nass und mit uns chillt dein Girl. Ja, sie hat beim Blasen Spaß und nach dem Sex siehst du, wie ich den Joint mit Hasen pass. Mach mal nicht auf Gangster, geh mal lieber heim, Jeblan. Ich und meine Gang sind wie Rom und ich bin ein Golan. Ich und meine Gang sind wie Monaco, ich bin Neymar. Ich und meine Gang sind wie Real, ich bin Benzema. Ha, Hunger auf Panamera oder Camaro. Mach ihn nicht auf harter Gegner, check mal meinen Hammerflow. Mein Traum kostet zwar 80k, bald ist er meins, doch jetzt ist. Ich ziehe die Mac 10, wir sind die besten Flow wie ne Bestie. Hol mir mein Cash hier, 18 geworden, doch Kopf schon Rente. Sieh zu, wie ich meinen Chevrolet lenke. Rapper müssen für Klicks blasen und bücken. Währenddessen siehst du mich C7 anrücken, als wär ich ein Ronaldo-Trikot. Du bist nur ein Pico bei Schlägerei in der Hand, Emancipo. Halt die Fresse, du bist fetter als Rick Ross. Deine Freundin ist bei mir, ich küsse nicht, ich fick bloß. Du erzählst, du tickst, guckst, machst einer Big Boss, doch in Wahrheit bist du schwul. Ja, das ist Ring Talk. Deine Bitch stalkt Jacka, sie will Cock im Block. Doch kriegt ein Schock, denn er ist breiter als der Rock. Guck mal, wie die Mies twerkt, immer auf mich hör, denn die wird Gangbang genommen. Nenn das Teamwork, irgendwann Camaro mit Hennessy im Kofferraum und sagt dann meinen Kindern, ich hatte einen tollen Traum.